Aufgabe 6a. Partygespräch. Du Martin, sag mal, wie lange wohnst du denn jetzt schon in Köln? Warte mal, so 2 Jahre sind das jetzt. Und wo hast du vorher gewohnt? Also, ich bin in Augsburg zur Schule gegangen. Und nach der Schule bin ich nach Spanien gegangen und dort bin ich dann 1 Jahr geblieben. Und was hast du dort gemacht? Ich habe in einem Café gearbeitet und natürlich habe ich Spanisch gelernt. Nach 1 Jahr bin ich nach Deutschland zurückgekommen. Und dann hast du studiert? Nee, erst habe ich nicht so richtig gewusst, was ich machen soll. Ich habe erst mal 2 Jahre als Taxifahrer gearbeitet. Und dann habe ich in Stuttgart Spanisch und Englisch studiert. Und dann bist du als Lehrer nach Köln gekommen? Nein, auch nicht gleich. Ich habe zuerst mit 3 Freunden eine lange Reise gemacht. Wir sind 3 Monate durch Asien gefahren. Wow, nicht schlecht. Ja, das war toll. Und dann habe ich 1 Jahr in Düsseldorf gearbeitet. Tja, und jetzt bin ich seit 2 Jahren hier in Köln. Und du, was hast du so gemacht? Also, ich bin in Berlin in die Schule gegangen.